Kundgabe 1081. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.9.1939. Wolkengebilde am Himmel. Jesu Leiden und Sterben. Ein sichtbares Zeichen lässt euch Gott, der Herr des Himmels und der Erde, zugehen, das seine Macht und Herrlichkeit bekunden soll. Es ist dies vorbestimmt seit Ewigkeit und soll in so offensichtlicher Weise euch vor Augen geführt werden, dass ihr staunend betrachten werdet das Gebilde göttlicher Allmacht und Liebe. Wesenlos dünkt euch das Wölkchen am Himmel zu sein und birget doch das gleiche Leben in sich, das auch euer Sein ausmacht. Und Gott lenket auch dieses Leben nach seinem Willen und formt also in weiser Absicht das Wolkengebilde solcher Art, dass des Herrn Leiden und Sterben am Kreuz offensichtlich erkennbar ist. Und ihr werdet am Kreuz den erkennen, den die Welt verleugnen will. Ihr werdet erstarren vor Entsetzen oder auch jubeln, je nachdem ihr ihn abweiset oder ihn im Herzen traget. Es wird anbetend verharren der Letztere und das Bild abschütteln wollen, der Jesus Christus fernsteht. Und der Herr will dies also. Er will den Menschen noch ein Zeichen seiner Gnade und Liebe geben, denn es wird dadurch ihnen leicht gemacht zu glauben, den Glauben an Jesus Christus als Erlöser der Welt wiedererstehen zu lassen, so sie ihn verloren haben, oder auch den Glauben zu unerschütterlicher Stärke heranwachsen zu lassen. Und es suchet die Menschheit, dieses Wunder göttlicher Liebe wieder zu entkräften. Sie deutet es als eine Erscheinung, die der Zufall geformt, die jedoch ohne jegliche Bedeutung ist, und möchte die göttliche Fügung zunichte machen. Doch aller menschlichen Erklärung zum Trotz wird das Gebilde am Himmel sich halten unverändert, so dass alle Welt dies sichten kann. Und es wird dies zur Folge haben, dass nachdenklich werden auch die Menschen, denen es ihre Auffassung verbietet, jegliche mystische Erscheinung als glaubwürdig anzunehmen. Der Zeitpunkt ist gekommen, wo außergewöhnliche Erscheinungen den Menschen geboten werden können, ohne sie zwangsmäßig zum Glauben zu veranlassen. Denn es ist die Menschheit derart nüchtern denkend geworden, dass sie jegliche Erscheinung, und sei sie noch so sonderbar, wissenschaftlich, das heißt verstandesmäßig, erklärt und also jegliches geistige Einwirken unerforschter Kräfte ableugnet. Und so gefährden solche Erscheinungen nicht mehr den freien Willen des Menschen. Ja, weit eher ist damit zu rechnen, dass diese wissenschaftliche Erklärung bei den Menschen mehr Anklang findet als die, dass die Erscheinung ein Zeichen von oben sei. Und wieder werden nur die gottsuchenden, in der Liebe wandelnden Menschen erkennen, das sichtbare Wirken der ewigen Gottheit. Und es wird daher wiederum ein Gnadenbeweis göttlicher Liebe den Menschen geboten, den nur wenige als solchen erkennen. Es löset der Herr die Gesetze der Natur für kurze Zeit. Und gerade dies müsste den Forschenden zu denken geben. Doch wo der Wille fehlt zum Erkennen der reinen Wahrheit, dort könnten selbst die Sterne ihren gewohnten Lauf ändern und die Sonnen den Schein verlieren. Es würde das den harten Willen des Menschen nicht beugen, sondern desto zäher würde er die Gesetze der Natur zu ergründen suchen und schließlich immer weiter sich von der rechten Erkenntnis entfernen. Darum ist auch dieses Zeichen, so außerordentlich es ist, wohl eine direkte Gnadenzuwendung, jedoch nur für den, dessen Gemüt das Wunderbare der Erscheinung erkennt oder darüber nachzudenken beginnt. Es macht jedoch keinen Gebrauch von dieser Gnadenzuwendung, wer seelenlos sich das Bild des Himmels betrachtet und keinerlei Rückschlüsse zu ziehen sich bemüht. Denn ihm bleibt die Erscheinung nichts als ein von der Laune des Zufalls geformtes Gebilde sonderbarster Art, denn sein Verstand fasset noch nicht, weil das Herz noch nicht liebetätig, also auch für tiefere Weisheiten nicht aufnahmefähig ist. Amen.